4. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um 4:30 einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen Mittwoch einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich um 4:30 einen Termin haben? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören.